Auf dem Fensterbrett in Felix Langguts Büro auf St. Pauli steht eine der Flaschen, die in den letzten Wochen für viel Aufregung in seiner Firma bei Lemonade gesorgt haben. Die Limonade mit der Geschmacksrichtung Limette, die Zutaten aus Bioanbau, ein Teil des Kaufpreises geht an soziale Projekte. Diese Limettenlimonade sollte plötzlich keine Limonade mehr sein dürfen, denn bei einer Routinebeprobung des zuständigen Bezirksamts Hamburg-Mitte war herausgekommen, es ist zu wenig Zucker im Getränk. Felix Langguth war einigermaßen fassungslos. Mit der Rezeptur sind wir jetzt seit 10 Jahren unterwegs und haben dann Ende letzten Jahres die Abmahnung bekommen vom Verbraucherschutzamt und waren im ersten Moment schon tatsächlich sehr erstaunt und dachten eher, das muss doch ein schlechter Scherz sein, das kann doch nicht sein. Das wird sich bestimmt schnell aus der Welt schaffen lassen, haben dann aber festgestellt, nee, lässt es sich leider nicht, haben 2-3 Mal hin und her geschrieben. Nur leider ohne Erfolg. Erst nach einem Bericht des Magazins Stern am Montag kam Bewegung in die Sache und im Bezirksamt Hamburg-Mitte gingen die ersten empörten E-Mails ein. Wo haben wir denn mal was? Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe einen Bericht über Lemonade gelesen, dass Sie als Bezirksamt den Zuckergehalt bemängelt haben, weil da zu wenig Zucker drin sein soll. Da frage ich mich doch, was für Idioten in so ein Bezirksamt arbeiten. Sorina Weiland ist die Sprecherin des Bezirksamts. Sie hatte in den letzten 2 Tagen eigentlich nur eine Aufgabe: erklären, was es mit der Abmahnung wegen zu wenig Zucker in den Lemonade-Flaschen auf sich hat. Und maßgebend sind ja die sogenannten Leitsätze des Lebensmittelbuches. Das ist sozusagen das Standardwerk für alle deutschen Lebensmittel und Getränke. Und dort steht nun einmal klipp und klar, anders als in sogenannten Erfrischungsgetränken müssen Limonaden mindestens 7 Gramm Zucker pro 100 Gramm enthalten. In 100 Gramm Lemonade Limette steckten aber nur 6 Gramm Zucker. Seit 1962 schreiben die Leitsätze des deutschen Lebensmittelbuchs zum Beispiel vor, wie Kokosmakronen beschaffen sein müssen, um diesen Namen tragen zu dürfen, oder wie hoch der Kakaoanteil einer Schokolade sein muss. Eigentlich enthalten die Leitsätze des Lebensmittelbuchs also sehr praktische und vor allem die Verbraucher schützende Vorschriften, erklärt Armin Wallet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Sie helfen durchaus zur Orientierung und helfen oft auch, Qualitätsdumping letztendlich zu verhindern. Wir haben Leitsätze für Wurst, wir haben Leitsätze für Erfrischungsgetränke und da gibt es noch viele mehr. Also sie sind ein wichtiger Bestandteil und auch vor Gericht eine wichtige Orientierung. Etwa dann, wenn ein Lebensmittelhersteller einen Erdbeerjoghurt auf den Markt bringen will, der am Ende gar keine Erdbeeren mehr enthält. Der Wirbel um den zu niedrigen Zuckergehalt von Lemonade zeige, so Verbraucherschützer Wallet, die Leitsätze müssen überarbeitet und einige alte Vorschriften herausgestrichen werden. Ein Mindestanteil an Zucker würden wir da nicht mehr reinschreiben wollen. Im Gegenteil, wir würden eher überlegen, dass man ein Höchstgehalt einsetzt. So ist ja gerade die Situation, dass wir nicht so viel Zucker über Softgetränke vor allem haben wollen. Und es sollte eher in die Richtung gehen, als an diesem Mindestgehalt festzuhalten. Genau diesen Schluss zogen dann gestern Nachmittag auch das Bezirksamt Hamburg-Mitte und die übergeordnete Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz. Hamburg-Senatorin Cornelia Prüfer-Storks teilte mit: Ich werde mich bei Bundesernährungsministerin Julia Klöckner für eine Überprüfung auf Sinnhaftigkeit der Lebensmittelleitsätze einsetzen. Lebensmittel mit wenig Zucker sollten nicht bestraft werden, sondern der Normalfall sein. Von einer Abmahnung gegen Lemonade sieht die Hamburger Behörde nun ab und schiebt den schwarzen Peter weiter nach Berlin zur Bundesernährungsministerin.